Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Podcast. Dieses Mal im Angebot eine gefühlte Ewigkeit. Das ist kein neuer Film, der euch entgangen ist, sondern damit mache ich nur mir selbst bewusst, dass ich natürlich seit einer halben Ewigkeit keinen Podcast mehr aufgenommen habe. Es ergab sich einfach in letzter Zeit überhaupt nicht. Ich hatte ein bisschen Stress in meinem Privatleben, sagen wir es mal so. Nichts Dramatisches oder so, aber ich versuche jetzt tatsächlich in Zukunft wieder etwas regelmäßiger diesen Podcast zu führen. Und deswegen wird diese Ausgabe ja kein klares Thema tragen, sondern ich werde versuchen, die letzten Monate, die ich komplett ausgelassen habe, ein wenig zusammenzufassen und zu raffen, was da ja für mich persönlich interessant war oder ja, wichtig ist, vielleicht übertrieben zum Teil, da es ja hier immer noch um Filme geht und so. Also weltbewegende, tatsächliche Nachrichten werden hier nicht zusammengefasst, aber es wird auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes eine Let's Get Ready to Mumble Episode, weil ich über alles querbeet diskutieren möchte, was ich die letzten Monate ausgelassen habe. Und damit würde ich auf jeden Fall anfangen mit ein paar Filmen, die ich noch gesehen habe vor einigen Monaten, zu denen ich auch zum Teil schon Podcasts aufgenommen hatte und diese dann verworfen habe. Dazu gleich mehr, warum ich diese Ausgaben dann verworfen habe, die bereits entstanden waren. Zuallererst fange ich mal an mit dem ersten Film, den ich vor einigen Monaten noch gesehen habe, der ja demnächst wahrscheinlich bereits auf DVD oder Blu-ray erscheint, je nachdem wie lange das dauert, bis das hier auch noch rauskommt. Und zwar The Nice Guys, das war ja mit Ryan Gosling und Russell Crowe ein ja in gewisser Weise Überraschungshit für einige Leute, die ihn besonders lustig fanden. Es geht ja der Film spielt so in den 70ern von Hollywood. Und geht eben, ähnlich wie die anderen Filme von Shane Black, der hier wieder Regie führt, auch wieder um, ja, eben Crime und Verschwörungen und Sex und all sowas ist da immer mit drin. Das war auch schon bei Kiss Kiss Bang Bang, seinem Regiedebüt, glaube ich, der Fall. Und davor war er eher als Drehbuchautor bekannt. Er hat die Lethal Weapon-Teile zum Beispiel geschrieben, Last Boy Scout, also alles solche. Generell schreibt er Buddy-Action-Komödien, er ist fast schon ein bisschen so der König des Buddy-Cop-Genres und definiert sich sehr darüber und macht auch immer wieder in die Richtung was. Und auch The Nice Guys ist wieder in diese Richtung. Und dieses Mal eben sind die beiden Protagonisten, die sich zusammenraufen müssen, Ryan Gosling und Russell Crowe. Und der Film ist zwar jetzt eine Zeit lang her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich hatte noch sehr klar in Erinnerung, dass ich mich auf den sehr gefreut habe und sehr gehofft habe, dass er sehr, sehr lustig ist. Die Trailer sahen eigentlich ganz nett aus. Und Ryan Gosling ist auch jemand, dem man, wenn man ihn in Interviews sieht, absolut ein komödiantisches Talent zuschreiben kann. Der hat das schon drauf, auch wenn er oft eher in ernsten Sachen zu sehen ist. Und vor allem mag ich das sehr gern, wenn Leute, die ein bestimmtes Image in Hollywood aufgedrückt bekommen, auch wenn sie sich dagegen wehren, wenn sie das dann aktiv in Filmen auch versuchen zu unterwandern. Und Ryan Gosling ist auf jeden Fall so ein Fall, ähnlich wie bei George Clooney, der immer so in diese, ja, Sexiest Man Alive und der coole, tolle Typ gecastet werden soll. Und der selber unterwandert das natürlich sehr, sehr aktiv, was ich auch wirklich toll finde bei dem, dass der das eigentlich nicht macht. Also er hat dann schon ein, zwei solche Filme, dagegen spricht ja auch nichts, so wie Crazy Stupid Love, wo er ja absolut dieses Klischee selbst verkörpert, aber selbst da dann eine gewisse Selbstironie mit reinpackt. Aber ansonsten sich ja oft dagegen wehrt. Also Lars und die Frauen ist ein gutes Beispiel, oder All Beauty Must Die, das waren alles so Filme, wo er in keinster Weise auf sein Äußeres oder auf sein Image sich reduzieren hat lassen. Und das unterwandert er mit dem Film auch wieder aktiv, weil er zwar schon ganz cool aussieht mit seinem 70er-Jahre-Anzug und seinem Porno-Schnurrbart, den er da hat, aber eben, er spielt einen totalen Trottel. Und das finde ich immer sehr, sehr nett und sympathisch, wenn gerade diese Cool Guys sagen, okay, ist mir egal, was für ein Image mir man eigentlich zuschreibt, ich spiele jetzt hier einfach mal den Idioten. Das haben vor ihm schon Leute wie Brad Pitt mit Burn After Reading sehr gut gemacht. Und auch er ist absolutes Highlight in The Nice Guys gewesen, weil er eben wirklich einen Deppen spielt und überhaupt nicht, rein was die Action des Films angeht, überhaupt nicht Herr der Lage ist. Und da kommt dann Russell Crowe ganz gut ins Spiel und ist so, ja, es hat schon so ein bisschen diesen Bud Spencer, Terence Hill Vibe, was die beiden da machen. Der eine ist, Ryan Gosling ist schon der Schlaue von beiden, rein vom Grips her, was das Lösen dieses Kriminalfalls angeht. Aber was die Fäuste angeht, war definitiv Russell Crowe eher am Start. Jemand, dessen Filme ich eigentlich nicht besonders feiere und auch ihn als Schauspieler jetzt nicht besonders toll finde, Russell Crowe. Er ist ein guter Schauspieler, aber jetzt niemand, wo ich sage, wow, da muss ich unbedingt immer alles sehen, was der macht. Aber hier hat er sehr gut reingepasst, weil er so ein bisschen auch sich selber gespielt hat. Also Russell Crowe hat ja schon so ein bisschen dieses ruppige Image in Hollywood mittlerweile, jetzt gerade, wo er ein bisschen älter wird und ja auch natürlich ein bisschen auseinandergeht vielleicht. Das klingt jetzt gemein, aber ist ja auch irgendwo normal, dass nicht jeder immer wie Brad Pitt noch aussieht in dem Alter. Und dementsprechend war das eine gute Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern, die man gespürt hat. Und als weiteres Highlight dieses Films war auf jeden Fall die Filmtochter von Ryan Gosling zu bezeichnen. Das war Angoury Rice und die sollte man sich auf jeden Fall merken, die war auch ziemlich gut in dem Film. Der Film als solches leider war nicht ganz so gut, wie ich gehofft hätte, dass er sein würde. Ich mag nämlich Kiss Kiss Bang Bang sehr gern, vor allem wegen der schnippischen Dialoge und dem schnellen Tempo. Und Nice Guys hatte für mich nicht immer dieses Tempo vor allem. Also das, anfangs ist er schon ganz lustig, aber dann ist da für mich ein klares Tal zu spüren, wo der Film ein bisschen einschläft. Und das war sehr enttäuschend, weil ich eigentlich wollte, dass das einer der besten Filme des Jahres wird. Und das kann ich jetzt im Nachhinein nicht so ganz behaupten, dass er das wirklich ist. Er hat seine Highlights, er ist auch lustig. Und vor allem war es schon auch nett, dass ein Film ganz klar sagt, wir sind ab 16 und wollen nicht wieder hier alle Leute abgreifen mit einer Actionkomödie, weil ja alles mittlerweile ab 12 gemacht wird. Wogegen nichts spricht, wenn es das Genre hergibt. Aber The Nice Guys wäre, gerade wenn es um die Pornoindustrie da teilweise auch in dem Film geht, es wäre albern gewesen, den auf 12 runterzutrimmen. Was aber natürlich Studios sehr, sehr gerne machen. Auch Warner Brothers ist ein großes Studio und dementsprechend wäre es nicht verwunderlich gewesen, wenn sie das tun. Und dementsprechend war das schön anzusehen, dass ein Film mal sich wieder traut, so wirklich in diese Nische reinzupassen, die es nur noch sehr selten gibt, dieses Film Noir fast schon, also eben dieser Krimi-Aspekt daran und eben auch nicht pädagogisch wertvoll in dem Sinne zu sein und derbe Sprache und die Leute kloppen sich und dann auch noch das Thema Sex mit reingearbeitet. Das ist was in Hollywood heute eher selten wird. Also dementsprechend war das schon sehr erfrischend, sowas mal wieder zu sehen. Aber wie gesagt, Abzüge in der B-Note, sage ich mal, weil vor allem auch die besten Witze zum Teil für mich schon im Trailer waren und der Film eben nicht über die volle Länge unterhalten konnte, sondern schon klare Längen hatte leider für mich. Aber Ryan Gosling, großartig als Trottel. Nächster Film, den ich noch besprechen möchte, der auch direkt nach The Nice Guys von mir konsumiert wurde, ich glaube fast am selben Tag war das sogar, war Green Room. Das ist das war der Grund, warum ich diese Podcasts, die ich bereits aufgenommen hatte, zu diesen beiden Filmen hatte ich nämlich was aufgenommen und die hatte ich dann verworfen, weil ich im Nachhinein das doch irgendwie, vielleicht für mich selber Revue passieren lassen wollte, denn wer jetzt Green Room gar nicht kennt, nur zur Erklärung, es geht um eine Gruppe, eine Punkband, kann man sagen, eine kleine, ein paar Jugendliche, die so durch die Gegend ziehen und immer hier und da ihre Musik spielen und relativ spontan bekommen sie dann einen Gig in einer Kneipe und wissen gar nicht so richtig, was für eine Kneipe das ist, das vermittelt ihnen jemand und als sie dann da sind, merken sie aber, okay, das sieht aus, als wenn da sehr viele Rechtsradikale in dieser Kneipe wären und den Film hatte ich nicht so richtig, also ich hatte, das war mir eher so Hörensagen, ich hatte gehört, dass der Film ganz gut sein soll und dann dachte ich mir, gut, dann schaust du den mal an. Und hatte auch vorher nichts von dem Regisseur gesehen. Also Blue Ruin ist ein Film, den ich auf der Rechnung habe von dem Regisseur, aber eben noch nicht gesehen. Und ja, Hauptdarsteller eben, das ist jetzt so der Grund, glaube ich, warum man merkt, warum ich diese Kritik dann neu aufnehmen möchte jetzt. Hauptdarsteller ist Anthony Yelchin, der ja leider mittlerweile verstorben ist. Zu dem Zeitpunkt, als ich den Film gesehen hatte, noch nicht. Also da war das noch nicht passiert. Umso bizarrer war das für mich dann im Nachhinein, dass der jetzt keine weiteren Filme mehr machen wird. Ich glaube, es sind einige in Postproduktion bei ihm gewesen, soweit ich das verstanden habe. Also kann es sein, dass man jetzt über die nächsten Monate und Jahre, abgesehen von Star Trek, tatsächlich noch ein, zwei Mal Anthony Yelchin in den Filmen sieht. Aber eben ein sympathischer, netter Schauspieler, der eben eher in kleinen Filmen oft zu sehen war, abgesehen von Star Trek. Und da absolut auch sehr sympathische, fast schon Aura ausgestrahlt hat als Darsteller. Und natürlich war das dann bitter, vor allem, weil er sehr jung ist, dass der jetzt schon am Ende seiner Karriere leider steht, durch so einen blöden Unfall auch noch. Aber dementsprechend fand ich es irgendwie ein bisschen taktlos, diese alte Kritik einfach herzunehmen. Ich kann nicht mal mehr bewusst sagen, was ich darin gesagt habe, weil ich mochte den Film auch damals schon relativ gern und das hat sich eigentlich nicht geändert. Man muss ein bisschen klarkommen, dass Green Room hier und da ins Splatter-Genre fällt. Also es ist hier und da schon sehr brutal. Es sind nur einzelne Szenen, Aber die sind dann schon sehr plastisch. Also das war auch nicht so ganz mein Ding. Es ist nicht ganz mein Genre eigentlich. Aber der Film war einfach, ähnlich wie bei Nice Guys, war mal einfach wieder nett, sowas zu sehen. Es war origineller Ansatz. Man kann natürlich argumentieren, dass so die Grundidee des Films ein bisschen idiotisch ist. Warum diese Kids, diese Punk-Kids, sich nicht gleich denken, dass diese Situation in diesem Neonazi-Club, in dem sie dann spielen, dass das dann wahrscheinlich etwas eskaliert, könnte man sich wahrscheinlich vorher denken. Aber der Film war so, ja, interessant aufgebaut und ohne große Längen, dass ich mir diese Frage eigentlich eher erst im Nachhinein gestellt habe, aber während dem Film eigentlich mich das nicht gestört hat. Diese Jungs spielen nämlich da und auch Mädels spielen da eben ihren Gig und danach sind sie im sprichwörtlichen Green Room und erleben dort eben ein Verbrechen, bekommen sie da mit und aufgrund dessen verbarrikadieren sie sich dann im Green Room, weil sie es nicht mehr aus dieser Kneipe rausschaffen. Und dann entsteht ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihnen und diesen Neonazis, die draußen lauern. Und das Besondere auch an dem Film war, was mich auch interessiert hat, war, der Anführer der Neonazis ist Sir Patrick Stewart, der den meisten wahrscheinlich aus X-Men bekannt ist als Professor Xavier oder auch natürlich aus Star Trek als Jean-Luc Picard. Und der eben auch in der Regel eher die sympathischen und netten und verständnisvollen und weisen Menschen spielt. Und hier unter der Oberfläche ein eiskalter Mensch ist und eben ein Neonazi spielte. Deswegen fand ich das sehr, sehr originell, auch dieses Casting und cool, dass er das gemacht hat. Das hat den Film auf jeden Fall im Level etwas gehoben. Und dementsprechend auch für Green Room eigentlich eine Empfehlung, wenn man mit dem Splatter klarkommt und sich da jetzt nicht total ja, überrumpelt fühlt von der Brutalität und eben nicht verstört wird dadurch. Also es ist ein bisschen verstörend teilweise, die Brutalität und sehr extrem auch. Aber sie ist wirklich nur in ein paar einzelnen Szenen. Und abgesehen davon erwartet einen eigentlich ein relativ interessanter und auch spannender Film. Also eine kleine Produktion, die man auch mal sich angucken kann. Und eben Anthony Yelchin, wenn man sich jetzt überlegt, wo würde ich diesen Schauspieler gerne nochmal sehen? Ich habe Star Trek nicht gesehen bisher, sage ich ganz ehrlich. Ich habe es theoretisch noch vor. Aber Green Room ist auch eine gute Darbietung, um sich von diesem Schauspieler zu verabschieden, sage ich mal. Ja, abgesehen von diesen beiden Filmen habe ich eigentlich nicht so viel mehr im Sommer geguckt. Also es gibt eigentlich auch nicht viel, was ich jetzt hier ausgelassen habe, weil Sommer für mich immer, ja, das sprichwörtliche Sommerloch ist es auch für mich filmisch. Das ist immer witzig, weil natürlich die Hauptindustrie, mit der ich mich auch beschäftige, sind natürlich Hollywood-Filme. Und gerade die haben natürlich im Sommer ihre großen Filme, die viel Geld einspielen sollen. Auch wenn sich das natürlich mittlerweile immer mehr ins Frühjahr und auch in den Herbst reinzieht. Aber generell gibt es schon noch immer den Summer Movie Blockbuster. Und genau da findet sich für mich halt leider fast nichts, muss ich sagen. Und ich bin nicht jemand, der so gar nicht mit Hollywood-Filmen klarkommt und mit Blockbustern. Ich finde mir da auch immer wieder mal was. Und ich habe ja auch hier mehrfach jetzt schon Comicfilme und so besprochen. Aber das ist dann eben ein Film in 8 Wochen Sommer oder 12 Wochen. Und das meiste vom Rest interessiert mich einfach nicht. Das habe ich ja schon mal erwähnt zu Beginn dieser Seite, dieses Podcasts, dass ich hier nicht zu allen eine Kritik verfassen werde, weil es Sachen gibt, von denen ich weiß, sie interessieren mich nicht besonders. Warum soll ich mir den Film angucken, wo ich weiß, dass ich ihn hinterher nur zerreißen werde? Wenn man das macht aus komödiantischen Gründen, ist das ja auch schön, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich habe mir zum Beispiel Independence Day Wiederkehr oder Resurgence nicht angeguckt, weil ich weiß, dass ich diesen Film zerfetzt hätte und ich ihn nicht besonders gut gefunden hätte. Also wenn ich einen Trailer sehe von 2 Minuten und dass die Botschaft so eindeutig ist. Das ist nicht so was, wo ich denke, ah, vielleicht wird der Film nur auf die und die Art und Weise vermarktet, vielleicht ist es was ganz anderes. Das ist, glaube ich, Idee oder diese Frage erledigt sich bei Fortsetzungen sowieso. Ich habe Independence Day 1 gesehen, ich weiß, was das für ein Genre ist in dem Fall und was für eine Art von Film. Und dementsprechend habe ich die Fortsetzung auf jeden Fall sein lassen. Das ist wieder so eine ganz klassisch sinnlose Fortsetzung, die man da bekommen hat. Braucht kein Mensch 20 Jahre nach Independence Day eine Fortsetzung zu machen, ohne den Hauptdarsteller dann auch. Also das war von vorne bis hinten schon für mich überhaupt nicht attraktiv oder interessant, diesen Film anzusehen. Und ähnlich geht es den Sommer auch über weiter. Also Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Out of the Shadows. Ich meine, wenn ich den Titel schon sage, nein, also tut mir leid, das ist einfach überhaupt nicht mein Fachgebiet, sage ich mal. Sowas gucke ich mir dann wirklich gar nicht an. Das Einzige, was ich jetzt mir dann doch noch zu Gemüte führen werde von diesen größeren Filmen, die auch viel Geld einspielen sollen, ist Suicide Squad. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es Mittwoch und morgen läuft dieser Film in den deutschen Kinos an. Wer das ein bisschen verfolgt hat, hat mitbekommen, dass Suicide Squad ansonsten von Kritikern kein gutes Rating bekommen hat. Aber das ist ein Film, bei dem ich mir trotzdem mein eigenes Bild machen werde, weil ich die Trailer ganz gut fand. Bin zwar kein großer Will Smith-Fan, ich mag ihn irgendwie als Schauspieler nicht. Ist irgendwie nicht jetzt eine sehr objektive Sache vielleicht, aber ich kann nicht ganz erklären, warum. Will Smith ist einfach nicht meine Sache, was das Schauspielerische angeht. Irgendwie werde ich mit ihm nie so ganz warm. Aber trotzdem gibt es in dem Film ja Jared Letos Joker zu sehen, den ich mir auf jeden Fall angucken will. Margot Robbie ist auf jeden Fall jemand, gegen die habe ich auf jeden Fall nichts, also warum sollte ich mir den Film nicht angucken? Und eben, das war eine gute Kampagne. Ich fand die Trailer gut zu Suicide Squad. Dementsprechend werde ich mir da schon noch selber mein Bild machen. Vielleicht werde ich ihn auch nicht mögen. Wer das hier verfolgt hat, hat ja mitbekommen, dass die neueren DC-Filme eh nicht so meins sind. Also Man of Steel fand ich relativ langweilig und ermüdend, was dieses Dauer-CGI-Geschlachte anging. Und Batman vs. Superman haben wir ja ausführlich hier auf dieser Plattform behandelt, in Spoiler- und Nicht-Spoiler-Form. Und das war auf jeden Fall auch nicht mein Ding. Deswegen habe ich auf jeden Fall gehofft, jetzt, wenn ich jetzt mal die Kritiken ausblende und so tue, als wenn es die noch nicht geben würde, dann ist Suicide Squad meine große Hoffnung für diese Filmreihe. Denn nach wie vor nochmal betont, DC hat für mich immer die interessanteren Comicfiguren gehabt. Also nicht nur Batman eben, auch gerade die Figuren, die mit Batman zusammenhängen. Das sind alles spannendere Geschichten und komplexere Figuren eigentlich. Und deswegen ärgert es mich immer wieder, dass ich so ein bisschen in diese Marvel-Fanboy-Gruppe fast schon geschoben werden müsste, rein der Logik nach, weil die Marvel-Filme alle durchweg mehr unterhalten als die DC-Filme, die neueren. Also ich bin ein großer Christopher Nolan-Film und ich mochte die Dark Knight-Trilogie eigentlich im Gesamten sehr gern, auch wenn viele Dark Knight Rises nicht mehr so gefeiert haben. Ich fand ihn sehr, sehr gut und hat mich gut unterhalten für das, was er natürlich ist, ein Comicbuchfilm trotzdem immer noch. Und dementsprechend mal gucken, wie Suicide Squad wird, werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und das leitet mich auch direkt noch in das nächste Thema, was ich gerne anschneiden würde. Die San Diego Comic-Con war ja jetzt auch vor einigen Wochen. Und habe ich so am Rande zumindest verfolgt, was da so eben hauptsächlich auch immer von DC und Marvel so geboten wird an Infos. Also unter anderem, dass Brie Larson als Captain Marvel gecastet wird. Brie Larson, wer den Namen jetzt gar nicht auf der Rechnung hat, das war die Hauptdarstellerin bei Room. Zudem habe ich hier auch eine Kritik verfasst. Also exzellente Schauspielerin, kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Hat ja auch den Oscar für Room gewonnen. Und auch die ist jetzt in dieser Comicbuch-Presse drin. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Guardians of the Galaxy 2 wurden mehr Infos zu verraten. Der war sowieso auf der Rechnung, den guckt man sich sowieso an. Das nächste, wo ich natürlich wirklich Lust drauf habe, ist Doctor Strange. Im Oktober, glaube ich, kommt der. Da sind jetzt die ersten Trailer rausgekommen und das sieht wirklich großartig aus. Also das ist Inception gepaart mit Harry Potter Magie. Das kann eigentlich. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das schief geht. Plus richtig gute Besetzung. Also auch abseits von Benedict Cumberbatch noch Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton und Mads Mikkelsen. Also da sind ein paar richtig Hochkaräter sind in diesem Film. Und wenn der hält, was teilweise versprochen wird von den Chefs bei Marvel, dass dieser Film auf jeden Fall der spirituellste und trippigste Film in der Marvel-Reihe sein wird, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und optisch sieht er danach aus. Also wer sich hier vorher ein paar Pilze oder so reinpfeift, der, glaube ich, geht richtig ab. Bei diesen ja fast schon Mandala-artigen Visual Effects, die sie da verwenden. Und ja, so viel zur Comic-Con eigentlich, was Marvel angeht. DC hat ja auch einiges an Stoff vorgelegt. Da in aller Kürze zu, also Wonder Woman, der Trailer, der da veröffentlicht wurde, finde ich persönlich auch sehr gut. Also hätte ich gar nicht gedacht. Ich fand die Figur war in Batman vs. Superman sehr reingequetscht. Und hatte leider, auch wenn es die mitinteressanteste Figur des Films war, nicht besonders viel zu tun. Und ja, ist dann da so rumgehüpft. Aber der Film selber, den sie jetzt bekommt, ja, ihren Solo-Film, der sieht zumindest im Trailer wirklich ziemlich gut aus. Für einen Comicbuchfilm natürlich. Wieder immer das Genre bedenken. Also der macht für mich den besseren Eindruck als das andere, was man natürlich veröffentlicht hat. Das erste Material zu Justice League. Ich werde damit nicht so ganz warm. Ich habe mit einem Kollegen öfter schon über diese Filme geredet. Der hat auch mit mir hier Batman vs. Superman die Kritik aufgenommen. Und wir sind da entgegengesetzter Meinung bei den meisten Gebieten. Ich finde, was diesen Trailer zu Justice League angeht, ich bin absolut für Ben Affleck als Batman. Ich komme damit absolut klar. Christian Bale liegt mir natürlich an sich sehr am Herzen als Batman. Aber ich fand auch das, habe ich schon betont, in Batman vs. Superman war das absolute Highlight des Films. Ben Affleck in dieser Rolle finde ich vollkommen glaubhaft, finde ich gut. Er macht es auch wieder ein bisschen auf seine eigene Art und Weise. In dem Film lassen sie ihn jetzt auch ein bisschen lustig sein. Habe ich auch nichts gegen, dass man ein bisschen den Humor von Bruce Wayne wiederfindet, den man in den Tim Burton-Filmen ursprünglich mal hatte. Und dementsprechend, das ist der positive Aspekt, was den Trailer ansonsten angeht. Erstens mal wirkt das auch schon wieder so, als wenn man den halben Film vorwegnehmen würde. Also ich glaube, also zumindest gefühlt denke ich, dass Justice League 1 ja locker die Hälfte des Films mit dem Rekrutieren der anderen Mitglieder zu tun haben wird. Also warum man jetzt mir schon die erste Hälfte des Films komplett präsentiert hat, verstehe ich nicht. Warum man da nicht irgendwie, also Leute werden da ganz professionell für bezahlt, diese Trailer zu schneiden. Und natürlich müssen die mit dem Material arbeiten, das sie haben, das stimmt schon. Aber dass man das nicht irgendwie ein bisschen mehr wie ein Teaser wirken lassen kann, so dass ich Lust darauf bekomme und nicht den Film Schritt für Schritt schon erzählt bekomme. Also das verstehe ich nicht, warum man das macht. Und ich bin vielleicht auch einer der wenigen Leute, der sagt, Jason Momoa als Aquaman, das wirkt für mich, wie vieles in dieser DC-Geschichte, einfach sehr erzwungen. Also das ist für alle überhaupt nicht Comicbuch-Fans. Aquaman ist die Figur, über die sich am meisten im Internet immer lustig gemacht wird. Die Figur, wo am meisten gesagt wird, puh, wie soll man das umsetzen? Gut oder cool oder auch relevant in der heutigen Zeit als ein Mensch, der in der realen Welt leben soll. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe. Aquaman ist ein Superheld, dessen Superkraft, glaube ich, zum großen Teilen, abgesehen von extremer Stärke und sowas, daraus besteht, dass er mit Fischen und sowas reden kann. Das ist natürlich eine Sache, wie will ich die denn überhaupt effektiv in die Story einbinden, wenn ich jetzt das Ganze nicht gerade im Ozean spielen lasse? Und man hat sich halt, oder Zack Snyder oder die DC-Leute haben sich halt entschieden, für die Route, ja, fast schon eines harten Reboots dieser Figuren zu sagen, Aquaman ist einfach ein richtig harter Badass. Und das wird in diesem Trailer einem so ins Gesicht geschoben. Also nee, für mich funktioniert das gar nicht, muss ich sagen. Also wenn der da so steht auf diesen Klippen und das Wasser peitscht ihm links und rechts dran und dann trinkt er, ich weiß nicht, irgendeinen Whisky oder so und schmeißt die Flasche auf den Boden. Es wirkt wie eine Paarung aus einem Werbespot von Davidoff Cool Water Parfüm zusammen mit, ja, ich weiß nicht, Captain Morgan Whisky oder so ein Zeug. Also für mich ganz komische Mischung. Es wirkt total erzwungen, diese Figur cool wirken zu lassen und umso uncooler wirkt auf mich immer was. Wer besonders, also ich meine, das ist das Prinzip von jedem Gangster auf der Straße. Wer unglaublich viel Zeit dafür aufwendet, sich cool zu inszenieren, umso weniger wirkt es so, weil es eben erzwungen wirkt und aufgesetzt. Und das nicht natürlich vonstatten geht. Und dementsprechend Aquaman bin ich kein großer Fan von. Man hat ja auch für den Film den Flash neu gecastet. Dazu gibt es ja eine Serie von DC und hat jetzt für die Filmversion einen anderen Schauspieler gewählt, Ezra Miller, der mir hauptsächlich bekannt ist aus We Need to Talk About Kevin, ein ganz dramatischer, ernster Film, in dem der auch eine unglaubliche Darbietung abliefert, dieser Schauspieler. Eben ähnlich wie bei Brie Larson bei Marvel. Wenn sich so ganz ernsthafte und ja schon extreme Schauspieler da fast schon sich dann für sowas Leichtes entscheiden, kann ich natürlich gut verstehen, bringt auch sicher viel Geld. Es ist nur immer wieder ja überraschend eigentlich. Und The Flash, das sieht schon ganz nett aus in dem Trailer, wie sie den auch machen lassen. Das ist natürlich visuell, wird das sehr, sehr anregend wahrscheinlich sein, wenn The Flash durch die Gegend läuft. Natürlich war ein bisschen der Vibe zu spüren. In diesem Trailer jetzt, so ein bisschen wie bei Captain America Civil War, war schon ein bisschen diese Tony Stark zu Spider-Man-Beziehung zu spüren. Was man ihnen natürlich nicht wirklich vorwerfen kann, weil wahrscheinlich die Szenen, die wir da gesehen haben, alle schon im Kasten waren, großteils als Captain America rausgekommen ist. Aber natürlich, diese Parallelen zieht man immer und das Problem ist da natürlich auch manchmal unfreiwillig für DC, dass man es immer vergleichen wird, solange da Dinge parallel sind. Vergleicht man es natürlich. Was nicht heißen soll, dass ich nicht zufrieden bin oder froh darüber bin, dass man sich jetzt bei diesem Justice League Trailer zumindest in Ansätzen getraut hat, das Ganze ein wenig mehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Frage ist nur, auch da brauche ich einen guten Drehbuchschreiber. Es reicht nicht zu sagen, hey, hier, Bruce Wayne sagt was Lustiges. Das muss dann auch wirklich lustig sein und nicht irgendwie platt oder vorhersehbar. Also da, ich bin halt da noch echt auf der vorsichtigen Seite, ob sie den Humor gut und natürlich einbauen. Das hat halt Marvel einfach am Anfang, das war bei denen auch ein Risiko, aber die haben einfach sich von Anfang an entschieden, dass Tony Stark eine Figur ist, die man nicht ernst nehmen kann. Und der ist ein bisschen albern und der ist fast schon ein bisschen meta zu seiner eigenen Comicbuchfigur. Und das ist jetzt schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Bruce Wayne wird jetzt unser Typ, der ein bisschen den Humor mit reinbringt, wenn ich ihn im Film vorher total ernst und fanatisch zeige, fast schon, ist jetzt schwierig, wie man das natürlich in diese Figur einbaut. Und das gebe ich nur zu bedenken und das ist das, was mir warum mir dieser Trailer jetzt nicht so zusagt wie vielen anderen vielleicht, weil auch da für mich wieder ganz klar ersichtlich ist, wie wackelig dieses cineastische Universum ist, was die da aufbauen, wie sehr es immer noch so wirkt, als wenn sie versuchen, Marvel hinterherzulaufen. Und das ist genau das, was sie nicht tun sollten. Sie sollten versuchen, die positiven Aspekte oder die funktionierenden Aspekte darf man gerne übernehmen, aber man sollte nicht so wirken, als wenn man versucht, den anderen dabei zu überholen oder zu imitieren, sondern den eigenen Witz darin zu finden, mit seinen eigenen Figuren. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, diese ganze Geschichte bei DC. Vor allem im Hinblick darauf, dass Suicide Squad scheinbar schon wieder absolut abschmiert. Das wäre dann der dritte Film in Folge. Also, man muss wirklich mal sagen, da gab jetzt diesen offenen Brief auch von einer Warner Brothers Angestellten, zumindest scheinbar, man weiß nicht, ob das wirklich so war. Aber natürlich die Dinge, die in diesem offenen Brief angesprochen wurden, sind natürlich etwas, wo man sich manchmal echt fragen muss. Gerade die Filmindustrie basiert absolut auf Hire and Fire, auf Erfolg. Wenn etwas kein Geld macht, wird es gar nicht erst produziert. Und umso bizarrer ist diese ganze Situation, die Warner Brothers mit diesen DC-Filmen fährt. Die spielen schon Geld ein, natürlich machen die schwarze Zahlen. Aber trotz allem, wenn man überlegt, die Erfolge, die sie damit haben wollen, fahren sie eindeutig nicht ein finanziell. Das ist einfach so, das ist ein knallharter Fakt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Es ist nicht das Level, das sie sich damit gerne erwünschen würden. Und dementsprechend ist es lustig, und auch natürlich ist es immer was, wenn ein Film von Kritikern nicht so angenommen wird, schmälert das trotzdem die Zahlen. Die Hardcore-Fans gehen sowieso in solche Filme. Eben, ich gucke mir Suicide Squad ja jetzt auch an, obwohl die Kritiker sagen, er ist nicht gut. Wenn mich das interessiert, gucke ich das ja trotzdem an. Aber man muss immer überlegen, es gibt die meisten Leute, die ins Kino gehen, sind ganz allgemein einfach Leute, die sagen, ich will mich Samstagabend mal berieseln lassen. Gucken wir mal, was gibt es denn so im Kino? Ja, lies mal was dazu durch. Okay, guck mal, was hat denn der für einen Metascore bei Rotten Tomatoes? Ja, okay, nicht so toll. Ja? Dann gucken wir was anderes. Und das ist die Masse der Zuschauer bei Hollywood-Filmen vor allem. Und dementsprechend wäre es für DC natürlich wichtig, die Kritiker irgendwann mal mit ins Boot zu holen. Wenn man jetzt überlegt, dass das der dritte Film in Folge eventuell ist, Suicide Squad, der wieder das nicht auf die Reihe kriegt. Normalerweise würde im Hollywood-System, so wie man es kennt, würden da Köpfe links und rechts rollen. Aber irgendwie passiert das nicht bei DC. Also Zack Snyder ist immer noch da und wird immer noch Justice League anführen, nachdem er jetzt zwei Filme gemacht hat, die nicht angenommen wurden. Und das ist fast schon faszinierend. Also ich bin fast froh, dass es so ist, weil es eine interessante Beobachtung für mich einfach ist, wie da dieses System komischerweise nicht nach seinen eigenen Regeln spielt, nach seinen brutalen, weil sie es irgendwie nicht einsehen und denken, das muss doch eigentlich funktionieren, was wir hier tun. Wir haben doch eigentlich die Winning Formula gefunden. Warum klappt das nicht? Und diese Ignoranz da fast schon an dieser Stelle ist für mich absolut faszinierend zu beobachten. Aber gut, so viel zu Comic-Con und zu diesen beiden größeren Einträgen auf dieser Comic-Con, DC und Marvel. Am Rande gab es ja noch dieses Pokémon Go-Fiasko, dass da scheinbar ein legendäres Pokémon verteilt wurde und das war dann doch nicht so und die Leute sind völlig ausgeflippt und so. Na, das habe ich alles nur am Rande tangiert. Was soll's? Naja, und ein letztes Thema habe ich jetzt noch, was ich schon noch gern besprechen würde. Dann glaube ich, bin ich auch ganz gut in der Zeit und habe das hier alles relativ kurz gehalten. Aber eine letzte Kritik möchte ich noch ansprechen und ja, dieses Mal nicht in Richtung Kinofilme. Obwohl, wenn ich gerade darüber nachdenke, es sind doch zwei Sachen, die ich noch bewerten möchte. Aber beide Male rede ich hier von Serien und beide Male auch von Netflix in dem Fall. Und zwar gab es ja zu BoJack Horseman, die dritte Staffel. Das ist jetzt was, was vielleicht für viele nicht so auf dem Radar ist, vor allem in Bezug auf diesen Blog. Ich habe das jetzt noch nie angesprochen, glaube ich, aber das ist eine Serie, die ich relativ gerne sehe und die hatten jetzt eine dritte Staffel mittlerweile veröffentlicht. Und wenn man jemanden, der BoJack Horseman nicht kennt, den Plot beschreibt, dann denkt er erstmal so, was? was soll das sein? Und das soll gut sein? Okay, was? Okay, erklär mal ein bisschen genauer. Und zwar, BoJack Horseman, eben dritte Staffel jetzt schon. Der Grundplot dieser Serie ist, es geht um ein Pferd. Das Ganze ist vorab gesagt Zeichentrick, komplett diese ganze Serie. Und es geht um ein Pferd, das in einer, also es spielt schon in unserer Welt, sagen wir mal so, aber nicht wirklich. Also es ist schon so ein bisschen wie ein Paralleluniversum, muss man sich vorstellen. Denn in diesem Hollywood, in dem es spielt, sind Tiere, sind wie Menschen. Also die können reden, die stehen auf zwei Beinen, die haben Klamotten an und die machen Jobs. Und das ist einfach so. Das wird auch nicht thematisiert in der Serie, das ist einfach so. Das akzeptiert man entweder in der allerersten Folge oder man tut es nicht. Das macht natürlich, gibt natürlich hier und da immer ganz lustige Witze her, weil man natürlich ab und zu dann versucht, diese Tiere trotzdem auf ihre animalischen Wurzeln zu reduzieren. Und generell ist aber BoJack Horseman eine Dramaserie, würde ich fast sagen. Es hat komödiantische Elemente und es ist auch immer wieder sehr lustig, aber der harte Kern dieser Serie ist ja schon was Ernstes, lustigerweise. Und es geht um ein Pferd, das in den 90ern in einer, ja, in so einer klassischen Sitcom mit eingespielten Lachern oder mit Publikum eben in den USA, ja, so eine Familienserie. Also man kann, im Grunde kann man es komplett sagen, BoJack Horseman war, also so heißt auch die Hauptfigur, dieses Pferd war die Hauptfigur in Full House. So könnte man das komplett zusammenfassen. Ein Pferd zieht drei menschliche Kinder auf, die ist irgendwie adoptiert und kümmert sich um die. Und dann gibt es lauter lustige, familiäre Situationen, die sich immer innerhalb von 25 Minuten regeln lassen und dann sind alle wieder glücklich. Also eine richtig kitschige 90er-Serie soll das gewesen sein, die sehr erfolgreich war, die lief irgendwie ganz, ganz viele Staffeln. Und das ist so der eine Erfolg, den dieses Pferd für sich verbuchen kann, dieser Hauptdarsteller. Hat danach nie wieder was Großes gemacht und lebt jetzt immer noch von diesem Geld, was er da verdient hat. Und eben möchte aber jetzt eigentlich sein Leben ein bisschen umkrempeln und doch nochmal was für sich schaffen und sucht auch so ein bisschen den Sinn in seinem Leben, was, wenn er nur dafür steht, das Pferd bei dieser Serie gewesen zu sein. Horse and Around heißt die, glaube ich. Und da stellt diese Serie immer wieder ja so ganz grundsätzliche, existenzielle Fragen. Eben, was ist unser Sinn, wofür sind wir da und wofür, was macht mich glücklich im Leben, was will ich eigentlich auch erreichen? Und diese Fragen stellt die Serie immer wieder, obwohl sie nebenbei mit dem Zeichentrick auch das absolut nutzt, diesen Slapstick und dieses Absurde dieser Situation, dass da Tiere und Menschen auch Beziehungen eingehen. Auch das wird in der Serie ansonsten aber nicht explizit behandelt, dass das irgendwie vielleicht für uns befremdlich wäre, dass da ja Tiere und Menschen zusammen Beziehungen führen und ein Sexualleben haben. Und also eben insofern ist die Serie natürlich etwas bizarr, aber umso ja sympathischer war sie mir sofort, weil sie eben eindeutig was ist, was außerhalb des normalen Systems funktioniert und nicht nach einer Formel aufgebaut ist insofern. Und eben sehr erwachsene Themen teilweise behandelt. Immer und das immer sehr locker dann natürlich fallen lassen kann durch das Grundkonzept des Zeichentricks und dieser Mischung von Figuren, die es dort gibt. Auf jeden Fall gibt es davon jetzt eine dritte Staffel. Und die zweite war schon relativ ein Downer, also das ist schon manchmal auch fast ein bisschen deprimierend, was die Serie da so für Schlussfolgerungen für die Hauptfigur zulässt, in Bezug auf sein Leben und auf seine Ziele. Und die dritte lässt es dann wieder etwas leichter werden und war auch auf jeden Fall wieder sehr gut. Also BoJack Horseman ist sowas, das sind glaube ich auch immer so circa 16, 17 Folgen, auch immer nur so 25 Minuten lang. Und ich könnte das, blöd gesagt, ewig gucken, solange denen die Storys nicht ausgehen. Weil sie natürlich teilweise von Anfang an ganz absurde Erzählstränge aufgebaut haben. Und dementsprechend sind der Serie keine Grenzen gesetzt. Und solange man, blöd gesagt, sich als Zuschauer wiederfindet und solange die Fragen, die sich diese Hauptfigur stellt, irgendwie für einen selber relevant sind, in irgendeiner Form, und wenn es nur im Ansatz ist, solange hat die Serie die gleiche Qualität und hält die auch. Und da gibt es eigentlich auch kein Nachlassen in der Qualität, was die Schreiber angeht. Und das Voice-Casting ist super im Englischen, also ich gucke es auf Englisch, ich weiß nicht, wie es im Deutschen klingt, aber Will Arnett spricht dieses Pferd, Alison Brie spricht eine der Hauptrollen, Aaron Paul aus Breaking Bad spricht eine der Hauptfiguren und die sind alle natürlich absolut perfekt in dem, wie sie dieses Voice-Casting auch rüberbringen, vor allem Will Arnett als dieses Pferd, der natürlich den meisten Text hat und das super macht und wirklich auch in dieser Stimme schon sehr viele Nuancen reinlegt, wie dieses Pferd ist ein Mensch für einen, rein von der Komplexität seiner Emotionen und seiner Handlungen. Und es ist natürlich, wie es ein bisschen auch beliebt ist in dieser heutigen Fernsehlandschaft, ist er kein richtiger Held. Er ist ein bisschen Antiheld. Er tut Dinge, die teilweise sehr schlecht sind, wenn man menschlich und moralisch das sehen würde. Und dementsprechend ist er auf jeden Fall auch so eine Figur im Graubereich, aber das funktioniert halt auch einfach sehr gut, auch wenn es einem bekannt vorkommt. Und auch mich unterhält das immer sehr, sehr gut. Also die reinen Helden oder die reinen Bösen, das ist meistens nicht so besonders interessant. Und deswegen funktioniert BoJack Horseman auch ganz gut als über die Serie, über diesen gescheiterten oder diesen ausgebrannten Sitcom-Star. Ist wahrscheinlich, wäre auch mit normalen, echten Schauspielern wahrscheinlich ein bisschen schwer zu machen, weil das vielleicht dann für manche etwas zu persönlich wäre, diese Rollen auch zu spielen. Aber gut, das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen. BoJack Horseman absolut hält seine Qualität in der dritten Staffel, aber das interessiert natürlich auch nur Leute, die, also wenn ihr damit anfangen wollt, fangt auch von vorne an, das ist nichts, wo man quer einsteigen kann, weil das schon eine Handlung ist, die sich fortlaufend weiterentwickelt. Und das Letzte, was ich noch ansprechen wollte, auch auf Netflix, und glaube ich, das haben die meisten auch irgendwo am Rande mal mitbekommen zumindest, weil dafür relativ viele, ja, positive Stimmen sich geäußert haben. Und das ist Stranger Things, eine Netflix-Serie, eine achteilige ja, Miniserie, zumindest jetzt diese erste Staffel, kann man so bezeichnen. Und das sind so 45 Minuten bis 50 Minuten Folgen. Und die Grundstory von Stranger Things, ja, ich will da gar nicht so viel erzählen, weil es ist irgendwo eine Mystery-Serie, es ist ein bisschen Krimi dabei. Und was vor allem ein wichtiger Faktor bei Stranger Things ist, ist der Nostalgiefaktor. Also in Stranger Things findet man, wenn man sich diese Serie anguckt und so ein bisschen in die Paradefilme der letzten 2 Jahrzehnte geguckt hat, also das, was vor allem als Klassiker bezeichnet wird, aber im Hinblick auf kommerzielle Filme natürlich. Also eben, ich rede da von Steven Spielberg zum Beispiel, alles, was der gemacht hat, der Weiße Hai und all sowas, oder die Indiana Jones-Filme, oder auch E.T. Dann von Robert Zemeckis, Zurück in die Zukunft, all diese Sachen, wenn man sich all das mal ein bisschen anguckt oder gesehen hat und dann Stranger Things sieht, hat man in jeder Folge um eine Hommage oder eine Parallele zu dieser ganzen Sache. Und deswegen ist es schwer, ein bisschen was davon zu verraten, wenn man teilweise, weil Stranger Things sehr, sehr stark in diese Richtung Hommage geht an all diese Produkte, die es schon gibt. Kann man sich manchmal, wenn man zu viele von diesen alten Sachen gesehen hat, oder das heißt zu viele, das, also wenn man das halt gesehen hat, sowas, also die Macher dieser Serie haben das eindeutig auch alles geguckt, dadurch kann man sich manchmal teilweise den Plot schon vorab verraten, den diese Serie hat. Aber nur so viel zum Grundkonzept kann man verraten. Es geht, diese Hauptfiguren dieser Serie sind Kinder. Es geht um, ja, drei Kinder, die, ja, einen Freund suchen, der vermisst wird, einen ihrer Freunde, der vermisst wird. Aus unerklärlichen Gründen, aber es ist eindeutig irgendwas Übernatürliches im Spiel. Also auch das als Erinnerung für alle, die sowas gar nicht mögen. Ich selber bin eigentlich auch kein großer Fan dieser paranormalen Sachen, wenn es in dramatischen, echten Handlungen eingebunden ist. Aber Stranger Things macht das eigentlich relativ gut. Also man fühlt sich hier doch in der realen Welt verankert. Auch die Leute handeln meiner Meinung nach meistens alle sehr rational und sehr der Situation entsprechend, soweit das natürlich geht und soweit man auch trotzdem den Plot vorantreiben muss. Also natürlich müssen die Figuren manchmal auch Momente haben, in dem sie ja fast schon geniemäßig irgendwas herausfinden, auch wenn man jetzt als normaler Mensch daran nicht denken würde, weil man eben das Übernatürliche immer erstmal ausschließt und nicht denkt, dass irgendwas Paranormales dahinter steckt. Und das natürlich wird das da schon mit eingestreut, weil sonst geht die Handlung nicht voran. Aber im Grunde geht es eben um diese Kinder und die versuchen, ihren Freund wiederzufinden. Und sie machen das auf eigene Faust, weil die Erwachsenen das eben alles nicht so sehen, wie sie das sehen. Und was mit dem Jungen passiert ist, das sehen sie halt anders als die Erwachsenen. Und parallel dazu laufen schon noch einige andere Geschichten ab. Also eine andere Hauptfigur ist der Sheriff der Stadt, der auch sehr gut ist. David Brennan, glaube ich, spielt ihn. Der Schauspieler heißt, glaube ich, so. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf. Der war mir zuletzt ein Begriff aus Black Mass mit Johnny Depp. Da hat er einen Polizisten gespielt, einen Trotteligen. Und in der Serie ist er so der Sheriff, der diesen Fall ermitteln muss von diesem vermissten Jungen. Und er zusammen mit Winona Ryder, die die Mutter des vermissten Jungen spielt, sind natürlich die schauspielerischen Großkaliber hier. Aber Stranger Things hat als allergrößten Pluspunkt vor allem diese Kinder. Also ich bin generell kein großer Fan von Kinderdarstellern. Es gibt nur sehr wenige, die gut sind. Das kommt immer wieder vor und das sind auch meistens die, die ich hier behandle. Also ob es jetzt Room gewesen ist, oder Looper, da sind ein paar richtig gute Kinderdarsteller, aber in der größten Mehrzahl sind Kinderdarsteller, logischerweise, weil es Kinder sind einfach noch nicht sehr gut und können vor allem mit emotional schwierigen Momenten das einfach nicht so ganz auf die Leinwand bringen, wie es wahrscheinlich einem echten Kind gehen würde. Also Stichwort Emma Schweiger, ne? Die halt das einfach gar nicht drauf hat, sagen wir es einfach ganz hart. Aber, und das ist das Außergewöhnliche an Stranger Things, hier sind gleich sechs, sieben Kinder eigentlich am Start, kann man sagen. Und die sind alle richtig gut. Also heftig. Also nicht jeder ist da jetzt der Oberhammer, aber vor allem kommt ein Mädchen auch in der Geschichte vor, ohne darauf groß darauf einzugehen, was mit dem ist. Aber dieses Mädchen, ich habe den Namen leider jetzt nicht gegoogelt, absolut herausragend. Also das war, ich war wirklich von der ersten Folge an absolut baff, mit was für einer Konsequenz die diese Rolle spielt und nicht einmal ja diesen Charakter bricht und diese Dramatik auch. Also die hat wirklich diese Figur hat auch eine relativ ernste und düstere Story. Und dieses Kind kann das absolut umsetzen. Ich weiß nicht, inwieweit sie in dem Plot involviert ist, was sie da spielt. Man vermeidet das ja oft bei diesen Serien, Kindern zu erzählen, was genau sie da gerade spielen, weil es sonst für sie ein bisschen verstörend wäre. Und deswegen kann ich auch da nicht sagen, wie weit diese Schauspielerin sich bewusst war, was sie da emotional rüberbringen muss. Aber sie hat es auf jeden Fall getan. Also absolut phänomenal, dieses Kind. Das war auf jeden Fall das absolute Highlight dieser Serie. Dieses Kind. Also das Mädchen, wenn ihr die Serie guckt, wisst ihr sofort, wer gemeint ist, weil es gibt nur ein Mädchen in der Serie, das so wirklich auf diese Beschreibung passt, die ich meinte. Es ist noch ein relativ kleines Kind. Und eben die absolutes Highlight, aber auch diese Jungs, diese Freunde da untereinander, die auch auf dieses Kind Mädchen natürlich treffen, auch die alle richtig, richtig gut. Also da hat man beim Casting irgendwo sich wirklich Zeit genommen oder auch einfach richtig viel Glück gehabt und da wirklich nur gute Kinderdarsteller gefunden. Da, diese Serie wäre völlig zerfallen. Und hätte überhaupt nicht funktioniert, wenn diese Schauspieler nicht so gut gewesen wären. Und da hat man wirklich ja, die besten Kinderdarsteller für zwei Generationen sich zusammengesucht am besten. Und Respekt dafür. Und natürlich auch die Erwachsenendarsteller, habe ich schon angesprochen, Winona Ryder und David Harbour, sind wirklich gute Darsteller und passen auch in ihre Rollen gut rein. Das Ganze ist eben eine Hommage an 90er und 80er Filme. Und das, weil Winona Ryder steht ein bisschen auch für die 80er und für die 90er, eben Edward mit den Scherenhänden zum Beispiel. Und dementsprechend ist der Nostalgiefaktor und der Hommagefaktor bei Stranger Things extrem hoch. Und das Problem, was ich ein bisschen an der Serie gesehen habe, also sie war unterhaltsam, ich fand sie auch interessant, die vollen 8 Folgen. Ich fand auch die Länge gut, dass es nur 8 Folgen waren. Viele Serien heute sind einfach zu lang und man muss immer gleich 13 Folgen rausquetschen. Und man merkt dann einfach, das habe ich oft angesprochen bei Sachen wie Daredevil oder Jessica Jones, wenn man merkt, dass nur genug Plot für 8, 9 Folgen da waren, aber man 13 draus gemacht hat. Und das ist dann immer sehr schade, wenn man dann viele, ja, tote Enden in die Story reinschreiben muss, Wege, die die Figuren gehen, die dann zu nichts führen. Und das hat man bei Stranger Things komplett rausgelassen. Es ist eine lineare, klare Story, die aber genug Fragen stellt für eine zweite Staffel und die aber auch nicht irgendwie so reinquetscht, so von denen, hey, was passiert da wohl? Oder auch nicht, und das auch nicht alles am Ende erst tut, sondern die ganze Staffel über werden, ja, Themen aufgebracht oder Dinge, die erst später irgendwann wahrscheinlich erforscht werden mit den nächsten Staffeln. Und das ist alles sehr organisch und gut gelungen. Und eben das, aber da eben das Problem, was ich ansprechen will, ist eben diese Hommage, die teilweise vielleicht eben der Serie auch ein Hindernis ist. Wenn man jetzt gar nicht sich mit älteren Filmen beschäftigt hat und das alles nie gesehen hat, all diese klassischen Filme von verschiedenen Generationen, die sie sehr geprägt haben, eben Zurück in die Zukunft, E.T. und solche Geschichten. Wenn man das jetzt alles komplett nicht gesehen hat, dann kann man die Serie gucken und ist wahrscheinlich von der ersten bis zur letzten Minute komplett, wie man so schön sagt, on the edge of your seat, wirklich voller Anspannung und weiß nicht, was als nächstes kommt. Aber wenn man nur ein bisschen was davon gesehen hat, dann gibt es schon Geschichten und Story-Elemente, die man ein bisschen kommen sieht. Und bei mir ist es sehr aufgefallen bei dieser Serie, die besteht aus 8 Folgen und wirklich sprichwörtlich mit der Hälfte der Serie, so ab Folge 4, kamen dann die ersten Elemente, wo ich merkte, okay, jetzt ist ein Muster erkennbar, jetzt ist eine Struktur erkennbar, die man übernommen hat. Und dadurch war mir dann auch relativ klar, wie diese Staffel ausgehen wird, zumindest in ihrem dramaturgischen Ablauf, also was mit den Hauptfiguren passieren wird und so. Und das ist nicht nur negativ, also es ist eine unterhaltsame Serie. Ich würde mir auf jeden Fall die zweite Staffel angucken, wenn es eine gibt. Und dementsprechend auch hier eine Empfehlung, also kann man sich auf jeden Fall angucken. Allein schon die Kinderschauspieler sind es wert, dass man mal sieht, dass es da auch gute gibt. Und dann sieht man auch mal den klaren Unterschied zu eben Gören wie Emma Schweiger oder diesen Bibi und Tina Kids oder so. Bah, also da sieht man halt, was dann doch machbar ist für teilweise 10-, 11-jährige Kids. Und ja, dementsprechend Stranger Things sehr gut. Der Nostalgiefaktor ist eben sehr hoch, wo man dann manchmal fragen muss, ist das noch Hommage oder ist das schon Kopie? Und da ist Stranger Things schon in einem Bereich, wo ich sage, so ganz klar kann man es nicht immer beantworten. An manchen Stellen funktioniert die Inspiration total und man sagt, ja, es ist schön, dass man sich darauf bezieht und es ist originell und nett. Und manchmal geht es zu weit. Manchmal sage ich mir dann schon, ja, also wenn ihr einfach nur blöd gesagt E.T. machen wolltet, dann hättet ihr wahrscheinlich auch einfach E.T. machen können. Aber das wäre wahrscheinlich dann rechtlich ein Problem gewesen. Und das klingt jetzt sehr böse und sehr hart, aber manchmal ist es eben dann doch sehr stark erkennbar. Also ich hoffe auch, dass man mit der zweiten Staffel, nachdem man jetzt ein Grundkonzept und ein Universum etabliert hat, in dem diese ganze Geschichte spielt, dass man sich jetzt traut, ein bisschen mehr in die eigenen Wege zu finden und die eigenen Stories und sich ein bisschen mehr davon entfernt, was man bisher schon gesehen hat und was man selber auch mochte. Es ist immer schwer, man lässt sich inspirieren. Jeder, also in der Kunst sagt man immer, ist alles schon da gewesen, alles andere ist jetzt nur noch eine Interpretation davon und eine Kopie. Das mag in gewisser Weise auch stimmen, aber die eben, was Sachen dann richtig ausgezeichnet macht und nicht nur gut, sind die, wo man anknüpft und ein bisschen was Neues für sich selber findet. Und das gilt für Serien wie Filme und auch alle Sachen, anderen Sachen in der Kunst genauso. Und ich hoffe, dass die Duffer Brothers, glaube ich, heißen sie, die Schöpfer dieser Serie, dass die sich in der zweiten Staffel etwas mehr trauen, ihre eigenen Visionen, die sie selber vielleicht so hätten, einzubauen und etwas mehr Abstand von diesem Liebesbrief, diesem visuellen, den sie an Steven Spielberg und Co. geschrieben haben, dass sie sich von dem etwas verabschieden und sagen, okay, und jetzt machen wir unser eigenes Ding, nachdem wir etabliert haben, was wir gerne haben und was für eine Stimmung wir gerne in unserer Serie hätten. Aber unterm Strich eine Empfehlung auch, also wer Netflix hat, Stranger Things, BoJack Horseman, klare Empfehlung von mir, das anzugucken. Und somit in, ja, doch eigentlich aller Kürze, wenn man überdenkt, wie viele Themen wir jetzt abgehandelt haben, war es das von neuen Toffer of a Podcast. Bis zum nächsten Mal.